Kundgabe 1929. Empfangen durch Bertha Dudde am 23.05.1941. Zweck der Voraussagen der kommenden Katastrophe. Eine rein geistige Verbindung ist die einzige Möglichkeit, den Schleier zu lüften, den Gott über alles gebreitet hat, was in der Zukunft liegt. Es soll dem Menschen sein künftiges Schicksal verborgen bleiben, auf das er sich ohne Beeinflussung gestalten kann, dem göttlichen Willen gemäß. Und es würde kaum nötig sein, ihm ein kommendes Ereignis anzukündigen, solange ihm das Erreichen seiner Seelenreife wichtig ist. Wird aber letztere zu wenig beachtet, so gerät der Mensch in die Gefahr, sein Leben nicht nutzbringend zu leben. Und er muss nun irgendwie gewarnt oder aufmerksam gemacht werden auf diese Gefahr. Es muss ihm die Möglichkeit eines schnellen Endes vor Augen geführt und dadurch sein Verantwortungsgefühl geweckt werden. Und gleichzeitig muss die Beständigkeitsdauer alles dessen, was um ihn ist oder sein Trachten und Denken erfüllt, in Frage gestellt werden. Also es muss ihm die Möglichkeit eines plötzlichen Zerfalls des Irdischen vorgestellt werden, auf das er den Irrweg erkennt, auf dem er wandelt. Und so lässt Gott die Menschen Einblick nehmen in kommende Geschehnisse. Er gibt ihnen Kenntnis von dem, was er in seiner Weisheit beschlossen hat, um der Rettung solcher an ihrer Seele untätigen Menschen willen. Er lässt auf dem Wege einer rein geistigen Verbindung den Menschen Kunde zugehen, da anders es nicht möglich ist, um den Menschen in seiner Willensfreiheit nicht zu beschneiden. Die Ergebnisse einer rein geistigen Verbindung können geglaubt, aber auch als unglaubwürdig abgewiesen werden. Während jede andere Ankündigung, so sie Gott selbst den Menschen vermitteln würde, in offensichtlicher Weise Entsetzen auslösen und eher den Menschen zu einem veränderten Lebenswandel unfähig machen würde. Es müssen die kommenden Ereignisse in einer Weise den Menschen angekündigt werden, die es ihnen wieder freilässt, zu glauben oder nicht. Gewarnt sollen die Menschen wohl werden, nicht aber zwangsweise zu einer anderen Lebensweise veranlasst werden. Sie sollen nur die Möglichkeit eines außergewöhnlichen Geschehens erwägen und sich selbst entsprechend einstellen. Also müssen von Gott erweckte oder auserwählte Menschen die Kunde über solche in der Zukunft liegende Geschehnisse entgegennehmen, auf dem Wege einer rein geistigen Verbindung und sie den Mitmenschen übermitteln. Es steht diesen nun völlig frei, es zu glauben und sich dementsprechend vorzubereiten oder es abzuweisen. Niemals aber lässt Gott ein außergewöhnliches Geschehen über die Menschheit kommen, ohne diese zuvor gewarnt zu haben. Es wird desto gewaltiger sich die Ankündigung Gottes erfüllen, je ungläubiger die Menschen sind und ihre eigentliche Erdenaufgabe unbeachtet lassen. Es ist die Notwendigkeit eines göttlichen Eingreifens zur Zeit so augenscheinlich erkennbar, wird doch die Höherentwicklung der Seele völlig außer Acht gelassen. Und es lebt der Mensch nur noch seiner irdischen Aufgabe, irdischen Freuden und seinem körperlichen Wohlbehagen. Folglich wird er auch solche geistige Ankündigungen abweisen und trotz Warnungen und Ermahnungen völlig unvorbereitet sein, so sich die Ankündigungen erfüllen werden, weil sie der Wahrheit entsprechen und in Gottes Auftrag zuvor der Menschheit übermittelt wurden. Und es wird sich daher in kommender Zeit die Voraussage erfüllen, es wird ein gewaltiges Naturgeschehen die Menschheit aufrütteln, aus dem trägen Dahinleben ohne Glauben, aus geistigem Schlaf und unsagbarer Gefahr der Seele. Amen.